Hörverständnisübung Nummer 3. Ein Autounfall. Christoph erzählt Andreas von seinem Unfall. Wahrscheinlich kam das durch das Glatteis. Anders so, kann ich es mir nicht erklären. Erzähl mal. Ich fuhr da einfach auf der Straße und wahrscheinlich ist es glatt geworden. Mhm. Und ich hatte nicht viel drauf, 40 ja, vielleicht, 40 und vor mir war so ein Moped. Ne? Sag mal, ist dem Mann was passiert? Naja, also, soweit ich das gesehen habe, der hat Abschürfungen, Prellungen und sowas. Mhm. Weißt du, ich habe ihn ja mitgezogen. Ja, ne? Ja. Weit? Wie weit? Das kann ich nicht sagen, wie weit ich ihn mitgezogen habe, aber ein Stück paar doch. Meter, ich meine, wenn man 40 ja, drauf hat, nicht? Und bis man bremst und so. Ja, ja. Und der hatte also, wahrscheinlich, das war's, der hatte auf seinem Gepäckträger eine riesen Kiste drauf. Ja, ne? Motzding. Und die war natürlich viel zu groß für dieses Moped und auch wahrscheinlich zu schwer. Der schwankte dann hin und her und plötzlich... Und ist er dann runtergefallen? Ja, und kippte dann nach links. Ja, ne? Ja. Da konntest du nicht ausweichen irgendwie. Nee, überhaupt nicht. Also der, ich meine, ich weiß nicht, wie viel Abstand ich von ihm hatte, aber links war ja Gegenverkehr, dichter Verkehr. Genau, ich meine, genau. Es war ja die Straße voll und rechts waren Fußgänger. Ich konnte also weder nach links noch nach rechts ausweichen. Und dann habe ich ein paar Mal gebremst und bin dann durch dieses Glatteis einfach draufgerutscht. Mhm. Mhm. Ja, sag mal, war der Mann bewusstlos dann? Ja, also... wahrscheinlich bewusstlos nicht. Ich nehme an, er hatte einen Schock. Geschockt, ja. Das ist ja meist immer so ein Schreck gekriegt. Ja. Ne? Und dann ist die Polizei gekommen. Ja, die Polizei kam da. Ja, das ging ziemlich schnell. Ja. Hat kein Protokoll aufgenommen. Das mache ich morgen beim Rechtsanwalt. Ah, gehst du zum Rechtsanwalt? Mhm. Ja, freilich. Das muss ich ja schon. Mhm. Nicht? Ja, sag mal, und der Mann, ist der in der Klinik jetzt oder was? Der ist in der Klinik, ja. Ich war heute Morgen dort. Morgen Abend. Hast du einen Besuch oder hast du mal gefragt? Ja, ich wollte mal wissen, was ist. Ja, natürlich. Auch. Und wahrscheinlich kommt er morgen Abend raus, nehme ich an. Ach, naja, dann ist es vielleicht doch gar nicht so schlimm. Ich nehme nicht an, dass es schlimm ist. Meinst du nicht? Nee. Naja, und sag mal, und dein Auto, ist an deinem Auto viel kaputt? Naja, also der rechte Vorderkotflügel, der ist hin, der ist total im Eimer, nicht? Also da ist nichts mehr zu machen, ja, total hin. Und dann die Stoßstange ist beschädigt, nicht? Und das ist immer so viel... So die Ausgaben, nicht? Kostet das viel? Sag mal, ist das teuer? Ja, das wird, also ich nehme an, 400 bis 500 Mark wird es schon kosten. Nicht? Also. Was meinst denn du so? Was hast du für ein Gefühl? Wir hatten Schuld? Ja, also ich meine, der Mopedfahrer ist einfach nicht korrekt gefahren, nicht? Mhm. Der hatte überladen. Ja, der hatte zu viel drauf gehabt, nicht? Der hatte zu viel drauf. Ja. Mhm. Jetzt muss man halt abwarten, was draus wird, nicht? Was der Rechtsanwalt sagt. Naja, also dann wünsche ich dir mal viel Glück beim Rechtsanwalt. Ja, du, ich danke dir schön. Halt mir die Daumen. Am nächsten Tag geht Christoph zu seinem Rechtsanwalt. Ach, guten Tag, Herr Nücke. Guten Tag, Herr Dr. Kienz. Ich komme wegen des Protokolls. Ja, Sie haben ja gestern angerufen. Richtig, ja. Ich habe mir jetzt ein paar Notizen gemacht, wenn ich die Ihnen vorlesen dürfte. Ja, bitte lesen Sie mal vor. Ja. Also, ich fuhr am Morgen des 16.11. gegen 7.30 Uhr mit mäßiger Geschwindigkeit und genügendem Abstand zum Vordermann in Richtung Erlangen. Mhm. Vor mir fuhr ein Mopedfahrer, der eine zu große Ladung auf seinem Gepäckträger mit sich führte, was seine Fahrsicherheit erheblich beeinträchtigte. Der Mopedfahrer kam ins Schleudern, fiel zur Straßenmitte. Punkt. Fiel zur Straßenmitte. Ja. Sagen Sie, können Sie Ihre ungefähre Geschwindigkeit angeben? Ja, also meine ungefähre Geschwindigkeit wird bei 40 Stundenkilometern gelegen haben. Ah, ja. Mhm. Und Sie mal weiter. Ja, also ich bremste mehrmals, fuhr aber trotzdem dann auf das Moped auf, fasste das Moped und den Fahrer und zog sie einige Meter mit. Ach ja. Sagen Sie, wie kam denn das? Ja, also ich kam ins Rutschen, da die Straße stellenweise mit einer dünnen Eisdecke überzogen war. Und dann glitt ich eben langsam vorwärts. Ja, ja. Und an meinem Wagen entstand Sachschaden an Kotflügel und Stoßstange. Und also der Mopedfahrer erlitt Prellungen und Abschürfungen. Tja, sagen Sie mal, liegt der Mann in der Klinik? Ja, der ist also gleich nach dem Unfall in die Klinik eingeliefert worden und kommt wahrscheinlich heute Abend, wird wieder entlassen. Oh ja, das ist ja... So stimmt. Sagen Sie, wollten Sie überholen? Ja, also ich setzte gerade dazu an. Ah ja. Gut, dann müssen wir da noch einiges ändern, denn dann müssen wir den Sicherheitsabstand noch genau fixieren. Ja, nicht? Der Sicherheitsabstand. Ja, das ist natürlich sehr wichtig. Ja, vielleicht machen wir das Ganze von vorne noch mal. Ja, bin sehr einverstanden. Wir müssen nur einige Sachen noch mal anders formulieren. Nicht? Gut. Ach, fangen Sie doch noch mal an. Ja, gut. Also ich fuhr am Morgen des 16.11. gegen 7.30 Uhr mit mäßiger Geschwindigkeit und genügendem Abstand in Richtung Erlangen.